Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Der Headroom Verlag präsentiert aus der Reihe Abenteuer und Wissen Martin Luther, Rebell und Reformator von Ulrike Beck. Erstlich hat mich Kaiser Karl auf den Reichstag gefördert, hat mich freigeleitet und ein Herold zugeschickt, der mich bis gen Worms begleitet. Der Mönch aus Wittenberg! Schnell! Wer ist es? Dr. Luther! Dr. Luther! Worms am 16. April 1521. Vom Turm erschallen die Trompeten, die Menge jubelt. Es ist nicht der Kaiser, den die Menschen so begeistert empfangen, sondern ein Mönch, den die Kirche als Ketzer verurteilt hat. Sein Name ist Martin Luther. Er ist 37 Jahre alt und in den Augen des Volkes ein Held, der ihnen etwas sehr Kostbares geschenkt hat. Ein neues Evangelium, in dem von einem strafenden Gott keine Rede mehr ist. Dafür muss sich Luther nun hier in Worms verantworten. Auf dem Reichstag steht alles auf dem Spiel, denn es geht im wahrsten Sinne des Wortes um Himmel und Hölle. Luther soll vor dem Kaiser seine Schriften widerrufen. Wenn er das entscheidende Wort Revoco nicht sagt, droht ihm der Scheiterhaufen. Wenn er es sagt, verrät er allerdings seinen rechten Glauben, den er seit Jahren predigt. Nicht nur von der Kanzel, sondern in zahlreichen Schriften und Flugblättern. Er ist längst der bekannteste Theologe im Reich. Die Heilige Schrift hat ihm offenbart, dass der Mensch nur durch die Gnade Gottes Gerechtigkeit erfährt. Aus dieser einfachen Erkenntnis ist längst eine Bewegung geworden, die die Kirche zu spalten droht. Das zu verhindern wird in Worms zur Chefsache erklärt. Kein geringerer als das Oberhaupt des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nationen, Kaiser Karl V., will hier nun endgültig das Problem Luther aus der Welt schaffen. Der Monarch aus dem Hause Habsburg ist erst 21 Jahre alt und seit einem halben Jahr der gekrönte Herrscher über ein gewaltiges Imperium. In seiner Macht steht es nun, die Reichsacht über Luther zu verhängen. Am 18. April 1521 ist es soweit. Mönchlein, du gehst einen schweren Gang. Mit Spannung wird Luthers Auftritt erwartet. Immer mehr Schaulustige drängen in den Saal, um mit eigenen Ohren zu hören, was der Mönch nun vor dem versammelten Reichstag im Wormser Bischofshof sagen wird. Der Augenblick ist gekommen, in dem Luther zum allerletzten Mal gefragt wird, ob er seine Schriften widerruft. Seine Antwort darauf ist legendär. Mein Gewissen ist durch Gottes Worte gefangen. Und deshalb kann und will ich nichts widerrufen, weil es unsicher ist und die Seligkeit bedroht, gegen das Gewissen zu handeln. Gott helfe mir. Amen. Knapp drei Wochen später, am 8. Mai 1521, verhängt Karl V. mit dem Wormser Edikt die Reichsacht über Dr. Luther. Damit ist das Todesurteil gegen Luther gesprochen. Doch es wird nicht so weit kommen, dass das Urteil jemals vollstreckt wird. Weder Kirchenbann noch Reichsacht hindern ihn daran, die Kirche zu reformieren. Wie ist das möglich? Wie konnte Luther dennoch der große Reformator werden, der bis heute verehrt und gehasst wird? Wie kann ein einzelner Mensch ein so gigantisches Lebenswerk vollbringen, dass er zum nationalen Denkmal wird? Um das zu verstehen, müssen wir uns in die Zeit zurückversetzen, in der Luther gelebt hat, in das 15. und 16. Jahrhundert. Es ist eine Zeit des ungeheuren Umbruchs, in der atemberaubende Entdeckungen gemacht werden. Durch Menschen wie Christoph Kolumbus, Leonardo da Vinci oder Johannes Gutenberg, der 1450 in Mainz den Buchdruck und die Druckerpresse erfindet. Es eröffnen sich damit nie dagewesene Möglichkeiten. Überall machen sich Veränderungen bemerkbar. auch in der Politik. Deutschland ist kein einheitliches Land, sondern Teil des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nationen. In den deutschen Territorien verliert der Adel seine Vormachtstellung, weil es inzwischen Kaufleute gibt, die viel mehr Einfluss haben. Luther lebt in der Zeit des Übergangs vom Mittelalter in die Neuzeit, die voller Widersprüche steckt. Die Krusten des finsteren Mittelalters beginnen zwar aufzubrechen, aber immer noch herrscht der alte Aberglaube und die Angst vor dem Tod. Die entscheidende Frage für die Menschen in dieser Zeit ist, ob sie nach ihrem Leben in den Himmel oder in die Hölle kommen. Doch die katholische Kirche, die einzige Kirche des christlichen Abendlandes, ist längst nicht mehr um das Seelenheil der Christen besorgt, sondern eine politische Großmacht, deren Päpste korrupt und bestechlich sind. Viele Menschen sehnen sich also nach jemandem, der ihnen die Angst um ihr Seelenheil nimmt. Jemand wie Luther. Seine Geschichte beginnt im heutigen Sachsen-Anhalt, genauer gesagt im Landkreis Mansfeld-Südharz, wo die Stadt Eisleben liegt. Als Martin Luther hier am 10. November 1483 zur Welt kommt, ist die Stadt die Hauptstadt der Grafschaft Mansfeld. Luthers Eltern Hans und Margarete Luder haben sich hier im Sommer 1483 etwas abseits vom Marktplatz ein Fachwerkhaus gemietet. Sie kommen nicht von hier. Martins Vater stammt ursprünglich aus Möhra in Thüringen. Er ist Sohn eines wohlhabenden Bauern, kann aber den Hof des Vaters nicht übernehmen, weil er als ältester von vier Söhnen in Thüringen nicht erbberechtigt ist. Deshalb will er sich jetzt hier im Mansfelder Revier eine Existenz als Bergbauunternehmer aufbauen. Martins Mutter Margarete stammt aus der vornehmen Familie Lindemann. Dank ihrer guten Beziehungen gelingt es dem jungen Paar, schon im Frühjahr 1484 ins benachbarte Mansfeld umzuziehen. Ein Revier, in dem für den aufstrebenden Bergbauunternehmer Hans Luder mehr zu holen ist als in Eisleben. Familie Luder bezieht in der Mansfelder Hauptstraße einen ansehnlichen Stadthof mit Stall- und Wirtschaftsgebäuden samt großem Garten. Ein Anwesen, das es der Familie erlaubt, sich künftig weitgehend selbst zu versorgen. Hier wächst der kleine Martin auf, gemeinsam mit seinen jüngeren Geschwistern Jakob, Dorothea, Maria und Margarete. Sein Nachname ist damals allerdings noch nicht Luther, sondern genau wie der seiner Eltern, Luder. Erst 33 Jahre später, nach der Veröffentlichung seiner 95 Thesen, wird er sich Luther nennen. Abgeleitet vom griechischen Wort Eleutherios, das übersetzt der Befreite bedeutet. Selbst wenn es Martin als Sohn eines erfolgreichen Bergbauunternehmers an nichts fehlt, lässt es sich als Kind Ende des 15. Jahrhunderts nicht ganz so unbeschwert leben. Strenge, Disziplin und Prügel gehören zu den gängigen Erziehungsmethoden des ausgehenden Mittelalters. Auch Hans und Margarete Luder wenden sie an. Meine Mutter stäubte mich einmal um einer geringen Nuss willen, bis Blut kam. Mein Vater stäubte mich einmal so sehr, dass ich vor ihm floh und dass ihm bang war, bis er mich wieder an sich gewöhnt hatte. Martin ist ein empfindsamer Junge. Auch die strengen Lehrmethoden an der Mansfelder Stadtschule, die er mit 7 Jahren besucht, schüchtern ihn ein. Dennoch lernt er hier fleißig lesen und auf seiner Schiefertafel schreiben. Er gilt als stiller Schüler, aber auch als sehr begabter. Eine Begabung, die die Luders fördern. Da weiterführende Schulen in Mansfeld nicht existieren, geht Martin mit 14 Jahren in die Bischofsstadt Magdeburg. Nur ein Jahr später setzt er seine Schulbildung in Eisenach fort, der Geburtsstadt seiner Mutter. Dort wird Martin vor allem in Latein besonders gut. Mit seinem Sohn hat Hans Luder Großes vor. Da es die finanziellen Mittel erlauben, soll der begabte Junge an der renommierten Universität Erfurt studieren und Jurist werden. 1501 immatrikuliert sich Martin. Er wohnt in der Georgsburse und muss, wie alle Studenten, erstmal das geisteswissenschaftliche Grundstudium absolvieren, das er im Januar 1505 erfolgreich mit der Promotion zum Magister Artium abschließt. Gleich mit Beginn des neuen Semesters am 19. Mai beginnt Martin an der juristischen Fakultät Rechtswissenschaften zu studieren. ganz so, wie es der Vater wünscht. Doch das Jurastudium wird nur eine kurze Episode in Luthers Leben bleiben. Am Mittwoch, den 2. Juli 1505, wird Martin in der Nähe von Erfurt bei Stotternheim von einem heftigen Sommergewitter überrascht. Er ist völlig schutzlos, als in seiner Nähe ein Blitz einschlägt. In Todesangst bittet er die heilige Anna um Hilfe. Ihr gelobt er, ins Kloster zu gehen, sollte er das Gewitter heil überstehen. Heilige Sankt Anna, hilf du! Hilf du, Sankt Anna! Ich will ein Mönch werden. Die heilige Sankt Anna, die Mutter Marias, war die Schutzheilige gegen einen plötzlichen, unerwarteten Tod, der keine Zeit mehr lässt für eine Lebensbeichte. Im Falle eines Blitzeinschlages also genau die richtige Ansprechpartnerin. Luther sieht das Gewittererlebnis als Zeichen Gottes, das ihn auf den richtigen Weg führt. Weg vom Jurastudium hin zur Theologie, die eindeutig seine Sache ist. Auch wenn Hans Luder noch so tobt, für Martin gibt es kein Zurück. Er wird gegen den Willen des Vaters Mönch. Am 17. Juli 1505 tritt Luther in das Schwarze Kloster der Augustiner-Eremiten in Erfurt ein. Als Novize, also Neuankömmling, hat er erstmal Zeit, sich in der Abgeschiedenheit des Klosters an das Leben als Mönch zu gewöhnen. Er lernt nicht nur die Ordensregeln kennen, sondern auch, was es heißt, ein gottgefälliges Leben zu führen. Das bedeutet nicht nur gute Werke zu tun, sondern auch viel zu beten, zu fasten, sich selbst zu kasteien. Je mehr, desto besser. Doch je mehr sich Bruder Martin anstrengt, desto ungewisser ist er sich des ewigen Heils. Warum? Das erklärt uns der Wittenberger Theologe und Geschäftsführer der Luthergesellschaft Martin Treu. Traditionell war man der Überzeugung, nicht nur die Befolgung der Gebote führen in den Himmel, sondern indem man religiöse Leistungen erbringt. Man geht mehr in die Kirche, als man muss. Man geht auf Wallfahrt. Man spendet mehr für die Armen, als vorgesehen ist. Immer dieses Mehr der Leistung, das ist, was den religiösen Mehrwert erzeugt. Und ein ganz besonderer Mehrwert bestand natürlich darin, wenn jemand ins Kloster ging. Weil per Definition war das keine besonders angenehme Existenzform. Man bekam wenig Schlaf, wenig zu essen, musste 5-mal am Tag beten und außerdem noch körperlich arbeiten. Mit der ganz simplen Logik, wenn ich mich hier schinde, wird mir das in der nächsten Welt vergolten. Aber Luther merkte, dass je mehr er sich schindete, desto weniger sicher war er. Er konnte sich Gott nur noch als Rächer vorstellen, als Richter, als Unbarmherzigen. Das hat Luther in ein Dilemma getrieben, aus dem er nach eigenen Worten kaum herausfand. Bruder Martin geht hier im Kloster buchstäblich durch die Hölle. Doch trotz seiner Verzweiflung legt er nach der Probezeit als Novize im Sommer 1506 die Profess ab, also das ewige Gelübde auf Gehorsam, Armut und Keuschheit. Nach dem Segen des Ordenspriors Johannes von Staupitz und dem Friedenskuss der Mitbrüder ist Bruder Martin in die Klostergemeinschaft aufgenommen. Er ist aber kein gewöhnlicher Bruder. Sein Prior Johannes von Staupitz hat das längst erkannt. Er ist Martins weiser Ratgeber geworden, der nicht nur um die Seelenqualen des Mönchs weiß, sondern auch um seine Talente. Martin liest so gründlich die Bibel wie kein zweiter im Kloster. Außerdem ist er tiefgründig und einfühlsam, was ihn zu einem guten Seelsorger macht. Und nicht zuletzt verfügt er über ein Sprachtalent, das ihn überzeugend auftreten lässt. Der geborene Priester also. Um die Nöte des Bruders zu lindern und seine Fähigkeiten zu fördern, rät von Staupitz zu einer Art Arbeitstherapie. Ihr müsst Doktor und Prediger werden. So kriegt ihr etwas zu schaffen. Am 3. April 1507 erhält Bruder Martin durch den Erfurter Weihbischof die Priesterweihe. Seine erste Messe, die Primiz, wird einen Monat später gebührend gefeiert. Sogar sein Vater reist dazu an und spendet dem Kloster den ansehnlichen Betrag von 20 Gulden. Ein Zeichen der Versöhnung. Gleich im Anschluss an die Weihe beginnt Bruder Martin, Theologie zu studieren. Er wohnt weiterhin im Kloster, lebt also nicht das vergnügliche Studentenleben, wie vor seinem Gewittererlebnis bei Stotternheim. Aber er wendet die wissenschaftliche Methodik an, die er während seines Grundstudiums gelernt hat. Und das bedeutet, er studiert die Heilige Schrift selbst. Dominus pascit, me nihil mihi deeret. Dass ein Theologiestudent die Bibel erforscht, ist heute völlig selbstverständlich. Im akademischen Wissenschaftsbetrieb des 16. Jahrhunderts ist es aber keineswegs üblich, mit Originaltexten zu arbeiten. Im Gegenteil, viele Studenten sind in der Bibel nicht gut bewandert, weil sie sich an die Studienordnung halten, die in erster Linie das Studium von Sekundärliteratur vorschreibt. Das sind theologische Schriften von Gelehrten, an deren Interpretationen sich die Studenten zu orientieren haben. So ist es gewünscht. Im Oktober 1512 promoviert Luther zum Doctor Biblicus und erhält noch im gleichen Monat an der Wittenberger Universität die Professur Lectura in Biblia. Dr. Martinus ist jetzt 28 Jahre alt und stürzt sich sofort in die Vorbereitung seiner ersten Vorlesungen. Er lebt weiterhin als Mönch im Schwarzen Kloster der Augustinermönche. In seinem kleinen Arbeitszimmer im Turm bereitet er sich nicht nur auf die Vorlesungen vor, sondern schreibt auch die Predigten, die er Sonntag für Sonntag von der Kanzlei der Wittenberger Stadtkirche verkündet. Er ist ein vielbeschäftigter Mann. Ich bin Klosterprediger, Prediger bei Tisch. Täglich werde ich auch als Pfarrprediger verlangt. Ich bin Studienrektor, ich bin Vikar, das heißt 11-mal Prior. Halte Vorlesungen über Paulus, sammle Material für die Psalter. Selten habe ich Zeit, das Stundengebet ohne Unterbrechung zu vollenden und zu halten. Dr. Martinus ist fleißig wie kaum ein anderer, und zwar von morgens bis nachts. Vorlesungsbeginn ist um 6 Uhr in der Früh, im Winter um 7 Uhr. Was keinen Studenten abschreckt, daran teilzunehmen. Im Gegenteil, Luther macht sich über Wittenberg hinaus einen Namen als renommierter Theologe und wird bald zum Magneten für die Stadt. Immer mehr Studenten schreiben sich an der Uni ein, um bei Dr. Luther zu studieren. Einige Jahre später kommt ein zweiter Prominenter nach Wittenberg, Philipp Melanchthon, der auch der Lehrer Deutschlands genannt wird. Er übernimmt im August 1518 den neu gegründeten Lehrstuhl für griechische Sprache. Mit ihm an der Seite gelingt es Luther, dass die Universität Wittenberg zur bedeutendsten Universität in Europa aufsteigt. Das gefällt dem Landesherrn. Friedrich der Weise residiert in Wittenberg. Die Universität ist sein Prestigeobjekt. Er beobachtet die wachsende Popularität seines prominenten Professors mit Wohlgefallen. Martin Luther, so hat ein bedeutender Forscher gesagt, war der einzige deutsche Universitätsprofessor von Weltrang. Sicher ist, dass er vor allen Dingen Wissenschaftler war, ein zutiefst religiöser Mensch, der Wissenschaft und christliches Leben zu verbinden sucht, im Kontext der Universität, aber auch von der Kanzel. Luthers Erfolg hängt ganz entscheidend damit zusammen, dass er eine atemberaubende Botschaft verkündet. Ein Evangelium, das von einem gnädigen Gott spricht, vor dem niemand Angst haben muss. Luther entdeckt diesen Gott in einer einsamen Meditation in seinem Arbeitszimmer im Turm. Wie so oft liest er in der Bibel. Einen Vers aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer, Römer 1, Vers 17. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche aus dem Glauben kommt und zum Glauben führt. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus dem Glauben leben. Zigmal hat Luther diese Worte schon gelesen. Doch erst jetzt begreift er, hier im Turm, dass Gott keineswegs der Rächer ist, vor dem er sich immer gefürchtet hat, sondern barmherzig. Später schreibt er: Tag und Nacht war ich in tiefe Gedanken versunken, bis ich endlich den Zusammenhang der Worte beachtete. Die Gerechtigkeit Gottes wird im Evangelium offenbart, wie geschrieben steht: Der Gerechte lebt aus dem Glauben. Da fühlte ich mich ganz und gar neugeboren, und durch offene Tore trat ich in das Paradies selbst ein. Ein gerechter Gott, der den Menschen gnädig ist, wenn sie nur an Jesus Christus glauben. So einfach ist das also. Die Gerechtigkeit Gottes lässt sich nicht mit frommen Leistungen erreichen, sondern ist ein Geschenk. Damit braucht niemand mehr die Kirche und den Papst als Vermittler zwischen sich und Gott. Der Glaube allein reicht. Es kommt darauf an, anzuerkennen, von Gott geliebt zu werden. Das nennt Luther Glaube. Eine Erleuchtung, die nicht nur Luther von seinen ewigen Seelenqualen befreit, sondern die Wende zur Reformation einleitet. Sowohl im Hörsaal als auch von der Kanzel verkündet er sein neues Evangelium, das sich auf der Grundlage der Heiligen Schrift ganz auf die Liebe Gottes und den Glauben konzentriert. Die Grundpfeiler der evangelischen Theologie werden vier Grundsätze, die berühmten Soli. Sie lauten: Sola fide. Allein durch den Glauben wird der Mensch gerecht, nicht durch seine Werke. Sola gratia. Allein durch die Gnade Gottes wird der Mensch errettet. Solus Christus. Allein Christus hat Autorität über Gläubige, nicht die Kirche. Sola scriptura. Allein die Schrift ist die Grundlage des christlichen Glaubens, nicht die Tradition. Mit diesen vier Grundsätzen erteilt Luther der Leistungsfrömmigkeit seiner Zeit eine klare Absage und zweifelt die Autorität des Papstes als Heilsbringer eindeutig an. Die Rufe nach Reformen bleiben auch Papst Leo X. Nicht verborgen. Aber er ist viel zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt, um sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen. Seit 1513 ist Giovanni di Medici das Oberhaupt auf dem Stuhle Petri. Er lebt das weltliche Leben eines Renaissance-Papstes, gibt prunkvolle Feste, auf denen sein Hofnarr für Kurzweil sorgt. Auf dem Stuhl Petri sitzt mit Leo ein Mann, der sich wenig ums Jenseits schert. Er ist überzeugt, qua seines Amtes, in den Himmel zu kommen. Der Papst ist eher damit beschäftigt, kräftig in der Weltpolitik mitzumischen, um die eigene Macht zu erhalten. Angesichts der Bedrohung durch die türkischen Heere, die immer weiter nach Mitteleuropa vordringen, ist er es, der im März 1517 durchsetzt, dass sich die zerstrittenen Parteien in Europa einigen, um gemeinsam einen Kreuzzug gegen das Osmanische Reich zu unternehmen. So ein Krieg im Namen Christi kostet allerdings Geld. Genau wie der Bau des neuen Petersdomes. Um beides finanzieren zu können, treibt Leo X. Ab 1514 den Ablasshandel voran. Mit dem Verkauf der Ablassbriefe verdient die Kirche viel Geld. Die Briefe werden an Gläubige verkauft, die sich damit vor dem Fegefeuer retten wollen. Dort nicht zu enden, scheint Anfang des 16. Jahrhunderts gar nicht so einfach. Schon wer die 10 Gebote übertritt, gilt als Sünder. Es sei denn, er tut Buße oder kauft sich mit einem Ablassbrief von der Schuld frei. Die Preise dafür schwanken je nach Einkommen des Sünders. Einfache Handwerker bezahlen weniger als Ratsherren oder Adlige. Man versteht die Reformation nicht, wenn man sich nicht eins grundsätzlich klar macht. Für die Menschen der Zeit, ohne Ausnahme, ist die Frage: Was geschieht mit mir nach meinem Tod, diejenige, die ihr ganzes Leben bestimmt? Die Frage, was passiert nach meinem Tod? Komme ich in den Himmel oder komme ich in die Hölle? Das ist die alles Entscheidende. Und die Leute, die Ablass gekauft haben, die haben ja gutes Bargeld in eine Versicherung gesteckt. Aber nicht eine Lebensversicherung, sondern eine Nachlebensversicherung. Ablass, Leute auf einen Ablass. Mit großem Gefolge und eisenbeschlagener Tour reist 1517 der Dominikanermönch Johann Tetzel durch Sachsen, um den Petersablass zu verkaufen. Er ist im Auftrag des Kardinals Albrecht von Brandenburg unterwegs. Das Geld, das Tetzel mit den verkauften Ablassbriefen einnimmt, geht nur zur Hälfte nach Rom. Die andere Hälfte teilt er sich mit Albrecht von Brandenburg. Kardinal Albrecht von Brandenburg ist hochverschuldet. Er ist nicht nur Erzbischof von Mainz und Verwalter des Bistums Halberstadt, sondern auch Erzbischof von Magdeburg. Da eine solche Ämterhäufung gegen das Kirchenrecht verstößt, muss er für die Einverständniserklärung des Papstes viel Geld bezahlen. So viel, dass er beim Augsburger Bankhaus Fugger einen Kredit in Höhe von 29.000 Goldgulden aufnimmt, den er nun abstottern muss. Vom Ablassgeld. Ihm liegt also viel daran, dass das Geschäft gut läuft. Leute, kauft einen Ablass. Ablass, Leute. Der Dominikaner Johann Tetzel ist ein besonders gewiefter und erfolgreicher Ablassprediger, der haarsträubende Geschäftsmethoden anwendet. Bald taucht er auch in der Nähe von Wittenberg auf, im benachbarten Jüterbock. Auf dem Marktplatz erschreckt er die Gläubigen mit dem Bild eines Teufels, der die Seelen im Fegefeuer quält. Damit sie sehen, was passiert, wenn sie ohne Ablasszettel nach Hause gehen. Lauthals verspricht er: Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt. Zur selben Zeit predigte Tetzel den Ablass in Jüterbock und die Leute liefen wie verrückt dorthin. Da fing ich langsam an, sie abzumahnen und vorzutragen, was die Gnade sei und die Vergebung der Sünden. Jetzt, wo sich ihm der gnädige Gott offenbart hat, der allen Sündern vergibt, muss Luther etwas unternehmen. Er muss das Treiben dieses Tetzel stoppen, schon um das Seelenheil seiner Wittenberger nicht zu gefährden. Denn Luther ist davon überzeugt, dass jeder in der Hölle landet, der glaubt, sich von seinen Sünden freikaufen zu können. Das kann er nicht zulassen. Luther arbeitet mit Federkiel und Tinte handschriftlich eine Grundlage für den Disput mit Tetzel aus. Er verfasst auf Lateinisch 95 Thesen gegen den Ablasshandel, die er am 31. Oktober 1517 zusammen mit Protestbriefen an den Mainzer Erzbischof Albrecht von Brandenburg und seinen Landesbischof schickt. Ob Luther die Thesen jemals am Hauptportal der Wittenberger Schlosskirche angeschlagen hat, ist umstritten. Wahrscheinlicher ist, dass er wie viele Universitätslehrer das Kirchenportal als schwarzes Brett nutzte und seine Thesen dort aushängen ließ. Wie auch immer es sich zugetragen hat, fest steht, dass er damit eine ungeahnte Lawine ins Rollen bringt und der 31. Oktober 1517 zum historischen Datum wird. Da hatte ich also geschrieben: An jeder Christ, der wahre Reue und Leid hat über seine Sünden, der hat völlige Vergebung von Strafe und Schuld, die ihm auch ohne Ablassbrief gehört. Und auch das: Warum sollte der Papst den St. Peter-Dom nicht von seinem eigenen Geld bauen, als von der armen Christengelder, weil doch sein Vermögen sich höher erstreckt als des reichsten Crassus? Um Gottes Vergebung zu erlangen, muss niemand Geld ausgeben. Denn die Gnade kann weder erkauft noch verkauft werden. Nur Gott selbst kann sie erteilen. Wie viel Sprengkraft darin steckt, das unterschätzt Papst Leo X. zunächst gründlich. Ein fataler Fehler. Sicher ist, dass man die Querelen in der deutschen Provinz nicht ernst genommen hat. Dass es eine Weile gedauert hat, bis das nach Rom durchgedrungen ist, obwohl Luthers großer Gegner, der Kardinal Albrecht von Brandenburg, die 95 Thesen, die er schriftlich enthalten hatte, sofort weiterschickte an zwei Universitäten, aber auch nach Rom, weil Albrecht relativ schnell geahnt haben muss, dass es hier eigentlich nicht um Theologie geht, sondern um Geschäftsschädigung. Der Ablass funktionierte natürlich nur so lange, wie die Leute daran glaubten, dass diese Papiere was wert sind. Deswegen war auch nur der leiseste Zweifel an der Werthaltigkeit dieser Ablassbriefe tödlich. Immer mehr Gläubige vertrauen nicht auf Johann Tetzel oder andere Ablassprediger, sondern ganz auf ihren Luther. Im März 1518 erscheint seine Schrift »Sermon von Ablass und Gnade«. Sie wird zum Bestseller. Zum ersten Mal überhaupt erlebt eine solche Schrift 24 Auflagen innerhalb von 2 Jahren. Das heißt, diese Ausbreitung zeigt klar an, es gab eine ganz breite Massenbewegung, die das lesen wollte und davon überzeugt war. Kommt nun noch dazu, sie ist hervorragend vorzulesen. Sie ist ganz kurz, es dauert 9,5 Minuten. Und das heißt, selbst im hinterletzten Dorf, wenn dann nur der Dorfpriester lesen konnte, konnten auch noch die dümmsten Bauern verstehen, die haben uns betrogen. Die Ablassbriefe sind nichts wert. Und hier beginnt die Reformation eigentlich, weil hier wird sie zu einer breiten Bewegung. Nun muss Rom reagieren und das lästige Mönchsgezänk schnellstens aus der Welt schaffen. Und zwar nach dem üblichen Routineverfahren. Jeder, der die Autorität des Papstes oder das kirchliche Dogma anzweifelt, verbreitet in den Augen der Kirche Irrlehren, ist also ein Ketzer, mit dem Rom kurzen Prozess macht. Der Prozess gegen Luther wird im Juli 1518 eröffnet. Wenn Luther verurteilt wird, und davon ist auszugehen, droht ihm das gleiche Schicksal wie dem Theologen Johannes Hus, der ein Jahrhundert zuvor als Ketzer in Konstanz verbrannt wurde. Doch so weit kommt es nicht. Schließlich hat Luther einen mächtigen Beschützer, den sächsischen Kurfürsten. Friedrich der Weise denkt gar nicht daran, seinen prominenten Professor auszuliefern. Er setzt durch, dass Luther nicht in Rom der Prozess gemacht wird, sondern dass er auf deutschem Boden verhört wird. Luthers Landesherr ist ein überzeugter Katholik. Er besitzt Abertausende von Reliquien, auf die er sehr stolz ist. An seinem Hof amtiert seit Jahren einer der treuesten Freunde Luthers, Georg Spalatin. Er ist Berater und Priester des Kurfürsten und Luthers Kontaktmann zu Friedrich. Warum Friedrich Luther geschützt hat, ist eine nicht eindeutig zu beantwortende Frage. Persönlich genützt hat es ihm nichts. Im Gegenteil, die Antwortmöglichkeiten reichen von der Idee, er wäre schon ein heimlicher Lutheraner gewesen, was mehr als unwahrscheinlich ist, über sein politisches Bewusstsein, dass er als deutscher Reichsfürst sich weder von der Auswärtigen Kirche noch vom Kaiser Vorschriften machen lassen will, wen er als Professor anstellt oder nicht. Das halte ich schon für wahrscheinlicher. Einen einzigen und letztlichen überzeugenden Grund kann es schon deswegen nicht geben, weil Friedrichs ganzer Stolz in der Politik war, möglichst undurchsichtig zu erscheinen, dass selbst seine Freunde nicht wussten, was er dachte. Zu seinem Verhör durch den päpstlichen Gesandten reist Luther im Oktober 1518 nach Augsburg. Am Rande des Reichstages soll Kardinal Cajetan das Problem Luther durch einen schnellen Widerruf aus der Welt schaffen. Ständig hatte ich den Scheiterhaufen vor Augen. Mein Gedanke unterwegs war, nun musst du sterben. Luther weiß, was für ihn auf dem Spiel steht. Aber er weiß auch, dass so viele Menschen bereits hinter ihm stehen. Sollte er es schaffen, Cajetan nun von der Richtigkeit seines Evangeliums zu überzeugen, dann könnte er das Blatt wenden und die gesamte römische Kirchenleitung, also die Kurie, auf seine Seite ziehen. Einen Versuch ist es wert. Doch Kardinal Cajetan ist nicht in Augsburg, um mit Luther zu diskutieren. Sein Auftrag lautet, den rebellischen Mönch dazu zu bringen, seine häretische Lehre, seine Irrlehre zu widerrufen. Andernfalls hat er die Vollmacht, ihn sofort zu bannen, festzunehmen und nach Rom zu bringen. Schwören Sie Ihren Irrlehren ab? Luther weigert sich zu widerrufen, solange Cajetan ihm nicht anhand der Bibel beweisen kann, in welchen Punkten er sich geirrt haben soll. Die Erklärung bleibt Cajetan ihm schuldig. Bevor es zu einer Verurteilung kommt, flieht Luther aus Augsburg. Wütend ruft Cajetan ihm hinterher. Verschwinde und komm mir nicht wieder unter die Augen. Es sei denn zu einem Widerruf. Für Cajetan ist Luther damit als Ketzer überführt. Der kluge Kardinal erkennt, dass Luthers Theologie die Fundamente der römischen Kirche ins Wanken bringt, indem er dem Papst die Macht abspricht, zwischen Mensch und Gott vermitteln zu können. Dennoch lässt Leo X. das Verfahren gegen Luther vorerst ruhen, denn ein Ereignis von weltpolitischer Bedeutung erfordert seine ungeteilte Aufmerksamkeit. Nach dem Tod Kaiser Maximilians I. im Januar 1519 entbrennt ein heftiger Machtkampf um die Nachfolge. Wer soll das künftige Oberhaupt des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nationen werden? Maximilians Enkel, der spanische König Karl I. oder der französische König Franz I.? Leo X. setzt sich mit allen Mitteln für Franz und gegen Karl ein. Als Verbündeten gegen die allzu mächtigen Habsburger braucht der Papst nun Friedrich den Weisen. Und der weiß seine Position zu nutzen. Er setzt durch, dass der Ketzerprozess gegen Luther vorerst nicht weiter verfolgt wird. 1,5 Jahre ruht Luthers Verfahren in Rom. Genug Zeit für den Reformator, seine Gedanken zu ordnen und zu veröffentlichen. Er schreibt als konkrete Orientierung für die Gläubigen ein reformatorisches Grundsatzwerk nach dem anderen. Sermon von den guten Werken, an den christlichen Adel deutscher Nationen, von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche und von der Freiheit eines Christenmenschen. Darin stehen revolutionäre Forderungen wie der Aufbau einer Reichskirche ohne den Papst, die Abschaffung der Klöster, der Wallfahrten und des Zölibats. Luther ermutigt Mönche und Nonnen zu heiraten und Familien zu gründen. Das eröffnet völlig neue Perspektiven. Ein gottgefälliges Leben ist nicht nur hinter Klostermauern möglich, sondern auch als Ehepaar mit Kindern. Eine Offenbarung. Alle 4 Schlüsselwerke der Reformation werden 1520 veröffentlicht und werden zu Bestsellern. Die Leute reißen sich darum. Viele sehen in Luther einen Propheten, dem Gott selbst die Macht verleiht, sich gegen Rom zu stellen. Von der Freiheit eines Christenmenschen wird allein 20.000 Mal verkauft. Luther wird als Publizist so erfolgreich wie kein zweiter. Und als solcher geht er in die europäische Kulturgeschichte ein, weil es für einen bestimmten Zeitraum zwischen 1518 und 1525/26 niemanden anders gibt, der so viel publiziert, der so viel nachgedruckt wird und dessen Gegner buchstäblich kein Wort und keine Stimme haben, der einen Einfluss hat wie vorher und nachher niemand. Das gibt's nirgendwo anders, dass er de facto den Buchmarkt, und das ist die öffentliche Meinung der Zeit, für sich erobert hat. Während die Reformation immer mehr Anhänger findet und halb Deutschland nun den Papst als gemeinsamen Feind sieht, lässt der den Mönch im fernen Wittenberg gewähren. So lange, bis sich die deutschen Kurfürsten entscheiden und am 28. Juni 1519 den Habsburger Karl V. zum neuen Kaiser wählen. Sofort nimmt die römische Kurie den Prozess gegen Luther wieder auf und setzt eine Expertenkommission ein, in der Luthers schärfste Gegner sitzen. Nicht nur Kardinal Cajetan, sondern auch ein Professor aus Ingolstadt namens Johannes Eck. Ein papsttreuer Theologe, dessen unangenehme Bekanntschaft Luther bereits ein Jahr zuvor gemacht hat. Während der sogenannten Leipziger Disputation, einem Streitgespräch, hatte Eck Luther regelrecht vorgeführt und schließlich als Ketzer überführt. Es ist also kein Wunder, dass die Kommission zu dem eindeutigen Ergebnis kommt, der Häretiker, der Irrgläubige, muss verurteilt werden. Jetzt wird der Papst aktiv, greift zu Tinte und Feder und verfasst am 15. Juni 1520 die Bulle Exsurge Domine. In ihr droht Leo X. Luther den Bann an, erklärt ihn zum Ketzer, falls er nicht binnen 60 Tagen widerruft. Doch der Reformator denkt gar nicht daran. Im Gegenteil, er ist längst davon überzeugt, dass der Papst in Wahrheit der Antichrist ist und die römische Kurie die Synagoge des Satans. Der römische Hof ist ärger und schändlicher, denn je kein Sodoma, Gomorra oder Babylonien gewesen. Diesem gottlosen Treiben muss endlich ein Ende gesetzt werden. Luther nimmt die Drohung des Papstes nicht mehr ernst. Im Gegenteil, er, das PR-Genie, geht dazu über, seinen Kampf gegen Rom in aller Öffentlichkeit auszutragen. Und so verbrennt er demonstrativ am 10. Dezember 1520 vor den Augen der Wittenberger die Androhungsbulle des Papstes. Eine Unabhängigkeitserklärung von Rom, die der Welt zeigt, dass die Macht des Papstes gebrochen ist. Damit gibt es keinen Weg zurück. Für Luther wäre das auch die falsche Richtung, denn sein Ziel liegt darin, die Christenheit zu retten. Drum, lasset uns aufwachen, liebe Deutschen! Und Gott, mehr denn die Menschen fürchten, dass wir nicht mitschuldig werden an all den armen Seelen, die so kläglich durch das schändliche, teuflische Regiment der Römer verloren werden. Die Konsequenz lässt nicht lange auf sich warten. Am 3. Januar 1521 wird Luther mit der Bannbulle Decet Romanum Pontificem vom Papst exkommuniziert. Der Bann bedeutet ewige Verdammnis und dass die römische Kurie den Reformator jederzeit auf dem Scheiterhaufen verbrennen kann. Luther ist jetzt eigentlich verloren. Auf die kirchliche Verurteilung, den Bann, folgt nach mittelalterlichem Recht unmittelbar auch die weltliche Verurteilung durch den Kaiser, die Reichsacht. Doch wieder ist es Friedrich der Weise, der sich für seinen Reformator einsetzt und Karl den V. überzeugt, Luther erstmal anzuhören, bevor er ihn ächtet. Karl der V. wiederum kann es sich nicht leisten, die Gunst des sächsischen Kurfürsten zu verlieren. Er ist erst 21 Jahre alt und bereits Herrscher über ein gewaltiges Imperium, der später zu Recht behaupten kann, in meinem Reich geht die Sonne niemals unter. Als großer Kriegsherr hält er sich oft und lange außerhalb der deutschen Territorien auf. Er ist auf die Unterstützung der 7 Kurfürsten im Reich angewiesen, die in seiner Abwesenheit die Politik bestimmen. Das Reich zusammenzuhalten ist keine leichte Aufgabe. Es ist aufgesplittert in 300 Territorien, in denen jeder seine eigenen Interessen verfolgt. Karls Großvater, Maximilian I., ist es zu verdanken, dass die wichtigsten Repräsentanten regelmäßig auf dem Reichstag zusammenkommen. Ein gutes Forum, um über brisante Themen zu sprechen. Der nächste Reichstag soll im April in Worms stattfinden. Eine Vorladung dazu bekommt Luther im März 1521 vom Kaiser höchstpersönlich. Sie beginnt mit der freundlichen Anrede »Lieber, ehrsamer, andächtiger« und endet mit der Bitte, Luther möge auf dem Wormser Reichstag seinen Standpunkt erklären. Trotz der freundlichen Worte ist klar, dass es für Luther auf dem Reichstag um alles gehen wird. Wenn er vor dem Kaiser seine Schriften nicht widerruft, droht ihm der Scheiterhaufen. Aber auch für Karl steht viel auf dem Spiel. Längst droht Luthers Lehre, das gesamte Reich zu spalten. Der Reformator ist so populär, dass nicht nur das Volk, sondern mächtige Fürsten hinter ihm stehen. Karls Aufgabe als Oberhaupt des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nationen ist es, die Einheit der Christenheit zu bewahren. Außerdem spekuliert der 21-Jährige darauf, endlich als Respektsperson ernst genommen zu werden. Wenn er bewirken kann, was die Kirche nicht geschafft hat. Luthers Widerruf. Für die Reise verspricht Karl Luther freies Geleit. Erstlich hat mich Kaiser Karl auf den Reichstag gefordert, hat mich frei geleitet und ein Herold zugeschickt, der mich bis gen Worms begleitet. Wie ich nun nicht weit von Worms bin, schickt mir Spalatinus, so mit Herzog Friedrichen dort war, eine Botschaft, lässt mich warnen, ich sollte nicht hinkommen, noch mich in solche Gefährlichkeit geben. Aber ich entbot ihm wieder, wenn so viele Teufel zu Worms wären als Ziegel auf den Dächern. Dennoch wollte ich hinein, denn ich war unerschrocken. Ich fürchtete mich nicht. Der Mönch aus Wittenberg! Schnell! Dr. Luther! Dr. Luther! Am nächsten Tag, den 17. April 1521, ist es soweit. Der Showdown in Worms beginnt. Während Karl V. glaubt, in wenigen Minuten den öffentlichen Widerruf Luthers zu hören, hofft der, sich jetzt erklären zu dürfen und damit vielleicht sogar den Kaiser von seinem Glauben überzeugen zu können. Doch daraus wird nichts. Die Versammelten wollen einzig und allein beantwortet wissen, ob er sich zu seinen Schriften, die im Saal ausliegen, bekennt und bereit ist, ihren Inhalt zu widerrufen. Luther ist zu keiner Antwort fähig. Heftige Magenkrämpfe quälen ihn. Er bittet um Vertagung der Angelegenheit. Allergnädigster Kaiser und gnädigste Fürsten und Herren, die Sache ist wichtig und groß. Ich kann auf diesmal nicht antworten von den Büchern. Ich bitte, man wolle mir Zeit geben, mich darauf zu bedenken. Luther zieht sich in seine Herberge zurück, um sich auf den nächsten, den alles entscheidenden Tag vorzubereiten. Auch wenn es sein Tod bedeutet, fasst er den Entschluss. Ich werde auch nicht einen Buchstaben widerrufen, wenn Christus mir gnädig ist. Am 18. April 1521 weiß Luther genau, was ihn erwartet. Er ist auf die Frage bestens vorbereitet, die jetzt gleich kommen wird. Der Offizial des Erzbischofs von Trier fragt, willst du widerrufen? Und Luther dann aus taktischen Gründen seine Bücher in drei Kategorien einteilt und sagt, die ersten sind gut biblisch, das sagen selbst meine Gegner. Die zweiten sind Bibelauslegung, das ist Wissenschaft. Und die dritten sind, ja gut, Polemiken, aber da war ich vielleicht ein bisschen scharf, aber die anderen waren es auch. Also nein. Der Kaiser erkennt jetzt, wie ernst es der Reformator tatsächlich meint. Durch seinen Sprecher lässt er verlauten, was durch ein römisches Urteil entschieden ist, das ist weder zu hinterfragen noch zu diskutieren. Ein allerletztes Mal wird gefragt, ob Luther widerrufen will. Seine Antwort geht in die Weltgeschichte ein. Wenn ich nicht durch das Zeugnis der Schrift oder vernünftige Gründe widerlegt werde, denn dem Papst oder den Konzilien allein vermag ich nicht zu glauben, da feststeht, dass sie häufig geirrt und sich selbst widersprochen haben, so bin ich durch die von mir angeführten Schriftworte überwunden und mein Gewissen ist durch Gottes Worte gefangen. Und deshalb kann und will ich nichts widerrufen, weil es unsicher ist und die Seligkeit bedroht, gegen das Gewissen zu handeln. Gott helfe mir. Amen. Außerdem soll er noch gesagt haben, hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Doch Luther selbst hat diesen Satz nie gesagt. Es ist sein langjähriger Sekretär Georg Röhrer, der ihn in seiner Schilderung der Ereignisse in Worms dem Reformator in den Mund legt. Eine publizistische Glanzleistung, denn die Worte verbreiten sich wie eine Schlagzeile im ganzen Land. War Luther vorher schon beliebt, so wird er nach seinem Auftritt wie ein Star gefeiert. Der Mönch aus Wittenberg, der Kaiser und Papst trotzt, weil er Gott mehr gehorcht als den Menschen. Und es entsteht nun eine Flut von Flugschriften. Zum ersten und einzigen Mal während seiner Lebzeit nicht nur Porträts, sondern Darstellung der Wormser Szene. Das wird deutlich, dass hier ein riesenhafter Sturm des Interesses einsetzt. Luther ist damit sicherlich der populärste Mensch in Deutschland. Der Kardinallegat, also der Vertreter der römischen Kurie, schreibt nach Hause, 9 Zehntel der Deutschen grölt hoch Luther und das letzte Zehntel immer noch nieder mit Rom. Der Kaiser erkennt nun, welches Potenzial in Luther steckt. Was kann er tun? Um eine Spaltung der Kirche zu verhindern, bleibt ihm nichts anderes übrig, als Luther zu verurteilen. Knapp 3 Wochen später, am 8. Mai 1521, verhängt Karl V. mit dem Wormser Edikt die Reichsacht über Martin Luther und spricht damit das Todesurteil über Luther. Fortan gilt der Reformator als vogelfrei. Das bedeutet, jeder Mann im Reich darf ihn straffrei umbringen und allen kaiserlichen Untertanen wird befohlen, dass ihr den vorgemeldeten Luther nicht in euer Haus noch Hof aufnehmet, speiset, tränket noch unterhaltet, sondern dass ihr, wo ihr ihn alsdann bekommen und ergreifen könnt und dazu fähig seid, ihn gefangen nehmet und uns wohl verwahret zusendet. Als diese Worte verlesen werden, ist Luther längst in Sicherheit. Am 4. Mai 1521 wird er auf seinem Rückweg vom Reichstag im Thüringer Wald von Reitern entführt. Es sind die Soldaten seines Landesherrn, die ihn auf der Wartburg in Sicherheit bringen. Hier legt Luther sein Mönchsgewand ab und lebt fortan inkognito hinter dicken Mauern als Junker Jörg. Es ist ein einsames Leben, zu dem Junker Jörg auf der Wartburg verdammt ist. In seiner Abgeschiedenheit hat er mit Selbstzweifeln und Anfechtungen des Teufels zu kämpfen. Vor lauter Einsamkeit isst und trinkt er viel zu viel, verwandelt sich vom schmächtigen Mönch in den wuchtigen Reformator. Ich, der ich brünstig sein sollte im Geist, bin brünstig im Fleisch, Geilheit, Faulheit, Müßiggang, Schlafsucht. Dabei ist Luther alles andere als tatenlos. Er greift zu Tinte und Feder, um auf der Wartburg das Neue Testament aus dem Griechischen ins Deutsche zu übersetzen. Die Worte fließen ihm dabei nicht ganz so flüssig aus der Feder, wie er es gewohnt ist. Was vielleicht auch an den dämonischen Fratzen liegt, von denen er sich während des Schreibens besonders häufig verfolgt sieht. Um einen Teufel zu vertreiben, soll er sogar mit dem Tintenfass geworfen haben. Trotzdem braucht er nur 11 Wochen, um das Neue Testament ins Deutsche zu übersetzen. Eine gigantische Meisterleistung. Luther ist nicht der Erste, der es ins Deutsche übersetzt, aber er ist der Erste, der dafür eine Sprache verwendet, die jedermann versteht. Das gesprochene Deutsch. Man muss die Mutter im Hause, die Kinder auf der Gasse und den gemeinen Mann auf dem Markt fragen und selbigen aufs Maul sehen, wie sie reden, und danach dolmetschen. So verstehen sie es denn und merken, dass man Deutsch mit ihnen redet. Im September 1522 erscheint Luthers Übersetzung des Neuen Testaments mit Illustrationen von Lukas Cranach. Obwohl sie die stattliche Summe von 1/2 Gulden kostet, ist die erste Auflage nach nur 3 Monaten ausverkauft. Ein sensationeller Erfolg. Ein Jahr lang lebt Luther auf der Wartburg und muss tatenlos zusehen, wie seine reformatorischen Ideen sich im Land verbreiten und für erheblichen Aufruhr sorgen. Mönche und Nonnen verlassen scharenweise die Klöster. Die ersten brechen ihr Gelübde der Keuschheit und heiraten. Ganz im Sinne Luthers. Doch es gibt auch Nachrichten, die ihm gar nicht gefallen. In Wittenberg ist inzwischen Luthers einstiger Weggefährte Andreas Karlstadt aktiv. Ein Anarchist, der radikal die alte Messordnung umkrempelt. Karlstadt führt die Predigt in deutscher Sprache ein, schafft die Priestergewänder ab und predigt in Straßenkleidung. Er lässt zu, dass die Kirchen gestürmt, Heiligenstatuen zertrümmert und Altarbilder weggeschleppt werden. Als Luther von den chaotischen Zuständen erfährt, hält er es auf der Wartburg nicht länger aus. Anarchie ist für ihn nicht Gott gewollt. Im März 1522 reitet er eiligst nach Wittenberg, um dort für Ordnung zu sorgen. Ich bin Ablass und Baptisten entgegen gewesen, aber mit keiner Gewalt. Ich habe allein Gottes Wort getrieben und das hat, wenn ich geschlafen habe, wenn ich wittenbergisch gezecht habe, so viel getan, dass das Papsttum ganz schwach geworden ist. Und wenn ich hätte wollen mit Ungemach fahren, ich wollte Deutschland in ein groß Blutvergießen gebracht haben. Luther überzeugt die Wittenberger, in nur wenigen Predigten von überstürzten Neuerungen abzusehen. Niemand soll mit Gewalt missioniert werden. Sein Evangelium respektiert die Freiheit eines Christenmenschen. Damit kehren die Bilder in die Kirchen zurück. Allerdings nicht zum Zwecke der heiligen Verehrung, sondern als Anschauungsmaterial für alle, die nicht lesen können. Als solches nutzt Luther gerne auch Illustrationen oder Karikaturen. Damit sein Werk nicht wieder entgleitet, macht sich Luther daran, ein gewaltiges Reformprogramm auszuarbeiten, durch das sich das Leben in den Gemeinden grundlegend verändert. Martin Treu? Was am schnellsten passiert, ist die Reform des Sozialwesens. Die Errichtung der Gemeindekästen, wonach die verschiedenen kirchlichen Einkünfte und Stiftungen in eine Zentralstelle gesammelt werden, damit sie nicht abhanden kommen, sorgfältig verwaltet werden und dann denen, die sich nicht selber helfen können, geholfen wird. Die zweite Reform war natürlich die der Schule. Seine berühmte Schrift, dass man Schulen halten und aufrichten soll, hat durchaus gewirkt, besonders mit einer eher Nebenbemerkung, dass man natürlich auch Mädchenschulen braucht. Etwas, was es vorher so kaum gegeben hat. Da ist die Wirkung deswegen so wichtig, weil es auf dem flachen Land, wo 80% der Bevölkerung lebte, keine Schulen gegeben hat. Und die kommen jetzt. Bei der Reform des Gottesdienstes lässt sich Luther erstaunlich viel Zeit. Eingeführt wird die deutsche Messe erst 1526. Das sind 4 Jahre. Das heißt, und genau diese Strategie hatte er vorgeschlagen, man hatte wirklich eine Zeit in einem Ort von vielleicht 2500 Einwohnern, buchstäblich mit jedem Einzelnen darüber zu reden, was jetzt geändert werden soll und warum etwas zu ändern ist. Und das führt uns auf den Grundsatz Luthers zu. Luther sagt nämlich, ändern und bessern sind 2 völlig verschiedene Dinge. Mit der Einführung der neuen Gottesdienstordnung werden auch das gemeinsam gesungene Glaubensbekenntnis und die deutschsprachigen Kirchenlieder fester Bestandteil der evangelischen Liturgie. Luther liebt die Musik und ist außerdem als Dichter sehr begabt. So ist es für ihn kein Problem, Lieder zu komponieren, die bis heute im evangelischen Gesangbuch stehen. Er schreibt Verse, die so eingängig sind, dass jeder sie schnell auswendig kann. Seine Lieder entfalten dadurch eine ungeahnte Wirkung. Viele von ihnen werden so beliebt, dass sie später sogar ins katholische Gesangbuch, dem Gotteslob, aufgenommen werden. Damit bewahrheitet sich, was Luthers Gegner schon zu seinen Lebzeiten befürchteten. Das Volk singt sich in die Ketzerkirche hinein. Im Frühjahr 1523 erhält der Reformator ein Schreiben aus dem Zisterzienserinnenkloster in Nimschen bei Grimma. Heimlich gesendet von 12 Nonnen, die ihn bitten, ihnen bei der Flucht aus dem Kloster zu helfen. Luther fühlt sich in der Pflicht und organisiert einen Wagen, in dem die Ordensschwestern kurz vor Ostern fliehen können. Gut versteckt hinter Heringsfässern erreichen sie unversehrt Wittenberg. Unter ihnen ist auch Katharina von Bora. Luther fühlt sich verantwortlich, die Frauen gut unterzubringen und sie mit ehrenwerten Männern bekannt zu machen. Als entlaufene Nonnen sind sie in Gefahr, solange sie nicht verheiratet sind. Katharina von Bora wird im Hause der Familie Cranach untergebracht, mit denen sie bald eine enge Freundschaft pflegt. So beginnt Katharinas Leben außerhalb des Klosters, in dem sie von Kindheit an 19 Jahre verbracht hat. Ein Jahr später beginnen die Bauern im Land, sich zu erheben. Zunächst protestieren sie im Süden und Südwesten gegen Ausbeutung und für demokratische Grundrechte. Doch bald erfassen die Aufstände den ganzen deutschen Raum. In Thüringen und Sachsen ist Luthers ehemaliger Schüler Thomas Müntzer Wortführer der Rebellen. Die Aufständischen berufen sich bei ihren Forderungen auf das göttliche Recht und auf Luthers Prinzip der Sola Scriptura, nachdem sie den Worten der Heiligen Schrift verpflichtet sind, nicht aber der weltlichen Obrigkeit. Was ganz und gar nicht im Sinne des Reformators ist. Chaos und Aufstand entsprechen nicht seiner Vorstellung einer gottgewollten Ordnung. Luther ist kein Pazifist. Gewalt ist für ihn eindeutig strukturiert. In Römer 13,1 steht, sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über dich hat. Was also nur heißt, die real existiert. Dabei ist es völlig gleichgültig, ob diese Obrigkeit moralisch legitimiert ist oder nicht. Obrigkeit an sich ist Schöpfung Gottes. Untertan sein ist nicht abzuwendende Ordnung, Satzung Gottes. Da erweist sich Luther als der spätmittelalterliche Mensch, der er ist. Also der Untergebene darf den ihm Übergeordneten nicht mit Gewalt begegnen. Während die Bauern sich im ganzen Land zu Haufen zusammenschließen, mobilisieren die Fürsten ein Landsknechtsheer, das gegen die Aufständischen vorgeht. Es herrscht Krieg. Als es zu ersten blutigen Ausschreitungen kommt, versucht Luther zu beschwichtigen. Im April 1525 verfasst er seine Ermahnung zum Frieden auf die 12 Artikel der Bauernschaft, in der er Bauern und Ritterschaft auffordert, sich zu mäßigen. Der Konflikt eskaliert, als am 16. April 1525 Bauern bei Weinsberg den Grafen Ludwig von Helfenstein Spießruten laufen lassen. Unter ihrem Anführer Jäcklein Rohrbach stechen und prügeln sie so brutal auf den Grafen, seine Frau, die Kinder und die gesamte Burgbesetzung ein, bis alle tot sind. Als Luther von dem Blutbad erfährt, verfasst er seine Schrift »Wider die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern«. In ihr verdammt er die Bauern als Werkzeuge des Teufels und ruft die Fürsten dazu auf, sie zu vernichten. Darum soll hier schmeißen, würgen und stechen, heimlich oder öffentlich, wer da kann und gedenken, dass nichts Giftigeres, Schädlicheres, Teuflischeres sein kann als ein aufrührerischer Mensch. Gleich, als wenn man einen tollen Hund erschlagen muss. Schlägst du ihn nicht, so schlägt er dich und dein ganzes Land mit dir. Am 15. Mai 1525 kommt es in Thüringen bei Bad Frankenhausen zur entscheidenden Schlacht. Rund 7000 Bauern werden von den berittenen Soldaten des Fürstenheeres umzingelt. Die Rebellen sind nur mit Sensen und Schlägeln bewaffnet und somit dem ritterlichen Heer machtlos ausgeliefert, das sie vernichtend schlägt. Rund 6000 Bauern fallen dem grausamen Gemetzel zum Opfer, nur 1000 können fliehen. Ihr Anführer Thomas Münzer wird tagelang gefoltert und schließlich am 27. Mai 1525 enthauptet. Da ist dann der Punkt erreicht, wo Luther als Blutsäufer und Bluthund dasteht. Er hat übrigens da an der Stelle auch keinen Rückzieher gemacht, sondern typisch Luther gleich noch einen draufgesetzt und einen Sendbrief vom harten Büchlein wieder die Bauern hinterhergeschickt, in dem er noch einmal kühl bis ans Herz hinein erklärt, dass er in seinen Formulierungen gerechtfertigt ist, weil Aufruhr nun eindeutig das ist, was Gott verboten hat. Das heißt, die Bauern sind stracks in die Hölle gefahren. Nach dem blutigen Massaker bei Frankenhausen verliert Luther schlagartig an Popularität. Nicht nur die Bauern werfen ihm Verrat und Falschheit vor, auch seine Anhänger sind verstört, wie unbarmherzig er sich gezeigt hat. Fortan gilt er dem Volk nicht mehr als Held, sondern als Fürstenknecht. Die Reformation verwandelt sich von einer Volksbewegung zur Angelegenheit der Landesfürsten. Luther lässt sich von den Anfeindungen scheinbar nicht beirren. Im Gegenteil. Während im ganzen Reich die Reste der Bauernrebellen gejagt werden, beschließt er zu heiraten. Nicht aus Liebe, sondern um ein Zeichen zu setzen. Die allermeisten seiner Kollegen und evangelischen Pfarrer haben längst Familien gegründet. Nur er lebt mit seinen 42 Jahren noch das mönchische Leben eines Junggesellen. Das soll sich jetzt ändern. Als letzter Befreiungsschlag gegen Rom. Weil Herren, Pfaffen und Bauern über mein Büchlein wieder die Bauern zetern und mich mit dem Tod bedrohen, stelle ich mit meiner Hochzeit sicher, dass ich für meinem Ende imstande von Gotte erschaffen gefunden und nichts meines vorigen papistischen Lebens an mir behalten werde. Am 13. Juni 1525 führt Luther die 26-jährige Katharina von Bora vor den Altar der Wittenberger Stadtkirche. Kaum 5 Wochen nach dem Tod Friedrichs des Weisen und einen Monat nach der Schlacht von Frankenhausen. Aus Sicht seiner Zeitgenossen ein Affront. Nicht nur seine Gegner spotten, auch Freunde wie Philipp Melanchthon sind empört. In dieser unseligen Zeit, da Deutschland seine Kraft so nötig hat, schädigt er sein Ansehen durch diese unglückselige Tat. Doch Luther kümmert das nicht. Der frisch vermählte Reformator lässt sich beurlauben und zieht sich mit seiner Gattin in die Küssewochen zurück. Über die erste Zeit als Ehemann sinniert er später. Im ersten Jahr des Ehestandes hat einer seltsame Gedanken. Wenn er über Tisch sitzt, so denkt er, vorher warst du allein. Jetzt aber bist du selbander. Im Bett, wenn er erwacht, sieht er ein paar Zöpfe neben ihm liegen, das er vorher nicht sah. Anfangs muss sich das Paar aneinander gewöhnen. Aus der gegenseitigen Hochachtung entsteht jedoch bald eine tiefe Liebe. Die Ehe bezeichnet Luther als gar ein seliger Stand. Die Liebe zwischen Mann und Frau als Gottesgeschenk. Keiner ist so geistlich, der solche angeborene natürliche Neigung und Liebe nicht fühlet. Denn es ist ein Großding, um das Bündnis und die Gemeinschaft zwischen Mann und Weib. Immer wenn der Reformator auf Reisen ist, schreibt er voller Sehnsucht an seine Käthe. Briefe, in denen er sie liebevoll: Mein Herr Käthe, mein Morgenstern, Allerheiligste Frau Doktorin, nennt. Luthers Leben im Schwarzen Kloster, das Johann der Beständige dem Paar direkt nach der Vermählung überschreibt. Johann, der seit dem Tod seines Bruders Friedrich Kurfürst von Sachsen ist, ist ein überzeugter Lutheraner. Das Augustinerkloster, wo Luther 12 Jahre als Junggeselle lebte, ist anfangs völlig heruntergekommen. Mit der neuen Hausherrin verwandelt sich das verwahrloste Gebäude allerdings bald in ein ansehnliches Anwesen. Als erstes entsorgt Katharina die muffelnde Strohmatratze ihres Gatten. Dann wird entrümpelt, renoviert, der Garten ausgebaut. Das Glück ist perfekt, als Katharina am 7. Juni 1526 einen Jungen zur Welt bringt. So wie es der Brauch will, wird er noch am Tag seiner Geburt in der Wittenberger Stadtkirche getauft. Auf den Namen Johannes, also nach seinem Großvater. Luther ist überglücklich, denn Beischlafen begibt sich leichtlich, aber Kinder sind das lieblichste Pfand in der Ehe. Die binden und erhalten das Band der Liebe. Es ist die beste Wolle am Schaf. Luther entwickelt sich zu einem liebevollen Vater, der zwar streng ist, aber auch lobt. Gemäß seiner Überzeugung, dass man den Apfel neben die Rute legen soll. Sein Hannes darf sogar in seinem Arbeitszimmer spielen, wenn er nicht allzu laut tobt. Als der Kleine 1,5 Jahre alt ist und gerade eine schwere Krankheit überstanden hat, schreibt Luther voller Stolz: Dass er heute gelernt hat, mit gebeugten Knien in jede Ecke zu kacken. Ja, in der Tat, er hat mir mit wundersamem Geschäft in jede Ecke gekackt. Hannes bleibt nicht das einzige Kind der Luthers. In nur 8 Jahren wird Katharina 6-mal schwanger. Ende 1527 kommt Tochter Elisabeth zur Welt. Im Mai 1529 wird Magdalena geboren, 2,5 Jahre später Martin, Anfang 1533 Paul und im Dezember 1534 das Nesthäkchen Margarete. Im Hause Luther wird gearbeitet. Während Martin manchmal tagelang in seinem Arbeitszimmer verschwindet, um neue Bücher, Predigten, Flugschriften oder Vorlesungen zu schreiben, verwandelt Katharina das Schwarze Kloster in einen florierenden Wirtschaftsbetrieb. Mit Bursen, die sie an Studenten vermietet, Nutzgärten, Vieh, Fischteichen und einer eigenen Brauerei. Dank ihres kaufmännischen Talents verdient sie bald genauso viel wie ihr Mann. Geld, das sie für Reparaturen braucht, aber auch um neue Grundstücke und Ackerflächen zu erwerben. Oder um ihrem Martinus ein eindrucksvolles Eingangsportal zum Geburtstag zu schenken. Diese Frau an seiner Seite bedeutet Luther mehr als alle anderen Menschen auf der Welt. Sie ist seine engste Vertraute. Er zollt ihr mehr Respekt als seinen Freunden. Im schwarzen Kloster ist immer etwas los, von morgens bis abends. Hier wohnen nicht nur Luthers mit ihren Kindern, sondern auch Verwandte, Dienstboten, durchreisende Besucher und Studenten. Meist sind es 40 Personen, die abends am großen Tisch in der Stube zusammenkommen, um hier gemeinsam zu essen und zu trinken. Hier in der Stube hält der Reformator auch seine berühmten Tischreden, die seine Studenten fleißig mitschreiben und später veröffentlichen. Durch sie weiß bis heute jeder, was im Hause Luther bei Tisch geredet wurde. Warum rülpset und furzet ihr nicht? Hat es euch nicht geschmecket? Während dieser Jahre breitet sich die Reformation immer weiter im Land aus. 1540 werden 9/10 der deutschen Territorien protestantisch sein. Die Reformation fasst bis hinauf nach Dänemark, Schweden und dem Baltikum in ganz Europa Fuß. Es ist nicht mehr zu übersehen, dass es längst zwei Konfessionen gibt. Doch wie soll mit der Spaltung umgegangen werden? Und soll das Wormser Edikt, das weltliche Urteil gegen Luther, nun vollzogen werden oder nicht? Luther reagiert in diesem Konflikt pragmatisch. Da sich kein katholischer Bischof der Reformation anschließt und er es als Amtsanmaßung ablehnt, Andersgläubige auszugrenzen, wendet er sich an Kurfürst Johann mit der Bitte, als Schützer der evangelischen Lehre Kirchenvisitationen anzuordnen, die überprüfen sollen, ob der Klerus sein Amt im Sinne des evangelischen Glaubens ausführt. Die Obrigkeit steht damit in der Pflicht, die evangelischen Interessen zu vertreten. Eine Aufgabe, der vor allem der sächsische Kurfürst Johann und Landgraf Philipp von Hessen gewissenhaft nachkommen. Sie protestieren 1529 auf dem folgenden Reichstag in Speyer gemeinsam mit Vertretern von 14 Reichsstädten gegen den Beschluss, das Wormser Edikt erneut in Kraft zu setzen. Seit diesem Protest heißen die Lutheraner Protestanten. Fehlt nur noch die reichsrechtliche Anerkennung des protestantischen Glaubens von oberster Stelle. Der Zeitpunkt, sie zu erwirken, ist günstiger denn je. Karl V., kurz zuvor vom Papst in Bologna zum Kaiser gesalbt, will die zerstrittenen Religionsparteien im Reich endgültig versöhnen. Angesichts der Bedrohung durch die Türken braucht er ein geeintes Reich und lädt für den April 1530 zum Reichstag nach Augsburg. Luther kann als Geächteter nicht dorthin reisen, wohl aber nach Coburg, das an der Südspitze des Kurfürstentums Sachsen liegt. Von der dortigen Feste aus verfolgt er mit Argusaugen das Verhandlungsgeschick Philipp Melanchthons auf dem Reichstag. Melanchthons diplomatischem Feingefühl ist es zu verdanken, dass sich die reformatorischen Lager darauf verständigen, ein gemeinsames Bekenntnis auf dem Reichstag vorzulegen, die Augsburger Konfession. In ihr wird deutlich, dass die Protestanten im Grunde die gleiche Lehre verbreiten, wie es die katholische Kirche tat, bevor in Rom Korruption und Amtsmissbrauch einkehrten. Am 25. Juni 1530 wird die Augsburger Konfession vor dem versammelten Reichstag in deutscher Sprache vorgetragen und vom Kaiser geduldet. Ein Triumph, der aber dennoch nicht das gewünschte Ergebnis bringt. Im Gegenteil. Der weitere Verlauf des Reichstages besiegelt die Unvereinbarkeit zwischen Protestanten und Katholiken. Luther tobt auf seiner Feste. Ich berste fast vor Zorn und Entrüstung. Ich bitte aber, dass ihr die Verhandlung abbrecht. Sie haben das Bekenntnis, Sie haben das Evangelium. Wenn Sie wollen, mögen Sie es zulassen. Wenn Sie nicht wollen, mögen Sie gehen, wo Sie hingehören. Wird ein Krieg draus, so werde er draus. Wir haben genug gebeten und getan. Auch Karl V. hatte sich eine Einigung gewünscht. Doch die Kontrahenten lassen keinen Zweifel daran, dass eine Hoffnung darauf sinnlos ist. Als Konsequenz bleibt ihm nichts anderes übrig, als zusammen mit den katholischen Ständen das Wormser Edikt zu bestätigen. Eine Kriegserklärung an die Protestanten. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann der Streit zwischen den Konfessionen mit den Waffen ausgetragen wird. Um gerüstet zu sein, schließen sich die evangelischen Reichsstände am 27. Februar 1531 im thüringischen Schmalkalden zu einem militärischen Schutzbündnis zusammen, dem Schmalkaldischen Bund. Luther überlässt es von nun an den protestantischen Landesherren, politische Entscheidungen zu treffen. Er selbst hat anderes zu tun. Gleich nachdem er aus Coburg zurückgekehrt ist, setzt er sich hin, um zu vollenden, was er auf der Wartburg begonnen hat. Er beginnt nun, das Alte Testament ins Deutsche zu übersetzen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen. 4 Jahre braucht er, um das Werk zu vollenden. Nicht an einen Stein stoße. 1534 erscheint die erste komplette Gesamtausgabe der Lutherbibel. Die Lutherbibel wird zum Bestseller, dicht gefolgt vom kleinen Katechismus, der fast genauso begehrt ist. Mit dem kleinen Katechismus macht es Luther Familien ganz leicht, den christlichen Glauben daheim einzuüben. Auf losen Blättern erklärt er die 10 Gebote, das Vaterunser, das Glaubensbekenntnis, die Taufe, das Abendmahl und die Beichte. In Form von Fragen, die er mit knappen Bibelzitaten beantwortet. So eingängig, dass schon die Kinder ihren Katechismus bald auswendig können. Es liegt Luther am Herzen, Gottes Wort für jeden Gläubigen erfahrbar zu machen. Nach wie vor predigt er 3-mal in der Woche in der Wittenberger Stadtkirche. Und auch an der Universität lehrt er die Worte der Heiligen Schrift. Ab 1535 widmet er sich der Genesis, die er über 10 Jahre lang Vers für Vers auslegt. Erst kurz vor seinem Tod, im Oktober 1545, beendet er die Vorlesungsreihe. Das ist nun die liebe Genesis. Unser Herrgott geb, dass man's nach mir besser mache. Ich bin schwach. Ich kann nicht mehr. Zeit seines Lebens leidet der Reformator unter hartnäckigen Verdauungsproblemen, Nierenkoliken und Blasensteinen. Doch im Alter häufen sich die Beschwerden. Immer öfter wird er während Reisen von Schwächeanfällen geplagt. Er fühlt sich häufig erschöpft und sehr müde. Sein Verfall bleibt nicht verborgen. Eines der vielen Porträts, er ist derjenige, der so oft gemalt wurde wie kein zweiter, für die er seinem Freund Lukas K. nach dem älteren Modell steht, entsteht 1543. Es zeigt den Reformator nicht in stoischer Pose, sondern deutlich von Alter und Krankheit gezeichnet. Er verändert sich. Verwandelt sich in einen pessimistischen, störrischen und aggressiven Menschen, der von Vernichtungsfantasien getrieben wird. Gegen alle, die seinen Glauben ablehnen. Nur im Kreise der Familie und seiner Vertrauten kann er noch entspannen. Im September 1542 stirbt Luthers Lieblingstochter Magdalena mit nur 13 Jahren. Für den Vater ein schwerer Schicksalsschlag, nachdem er sich nun endgültig nach dem lieben jüngsten Tag sehnt. Er ist 58 Jahre alt, ein abgelebter, armer, müder, starrer und inzwischen fast einäugiger Greis. Der zwischen Endzeitfantasien und der Angst um sein Lebenswerk hin und her gerissen ist. Wild entschlossen, seine Feder ein letztes Mal zu spitzen, um alle niederzuschmettern, die sich seinem Evangelium verwehrt haben. Das führt dazu, dass er einen ganzen Haufen Schriften in schärfster Form gegen die alten Gegner verfasst. Die Abbildungen des Papsttums sind so übel, dass selbst seine Freunde die Drucklegung verhindern. Und dann folgen eben in rascher Abfolge 3 Schriften gegen die Juden, die, Thomas Kaufmann hat gesagt, zum schmutzigsten gehören, was Luther je verfasst hat. Allen 3 gemeinsam ist, dass verglichen mit seinen sonstigen großen Bucherfolgen niemand das lesen will. Und sie haben auch keine wirkliche Wirkung gehabt, hat sich niemand drum gekümmert, was er da sagt. Luthers blinder Hass gegen die Juden ist rational nicht zu begründen. Es entspricht zwar dem mittelalterlichen Zeitgeist, das Volk Gottes zu verteufeln, aber als junger Reformator tritt er noch der gängigen Meinung entgegen. 1523 fordert er, die vorhandenen Vorurteile nun endlich als Aberglauben abzulegen und alle wirtschaftlichen Einschränkungen gegen Juden aufzuheben. Als alter Mann steigert er sich in einen Hass hinein, der in den 1543 erscheinenden Schriften von den Juden und ihren Lügen seine dunkle Kehrseite dokumentiert. Ohne es zu wissen, legt er damit eine Saat, auf die sich 400 Jahre später deutsche Nationalsozialisten mit berufen, um die organisierte Massenvernichtung der Juden zu legitimieren. Bei Eiseskälte macht sich Luther am Samstag, den 23. Januar 1546, auf zu seiner letzten Reise. Sein Gesundheitszustand ist besorgniserregend. Eigentlich soll er sein Bett gar nicht verlassen. Doch dringende Angelegenheiten rufen ihn nach Eisleben. Er soll in einem erbitterten Familienstreit der Grafen von Mansfeld vermitteln. Voller Freude, wieder in seiner Heimat zu sein, denkt Luther nicht daran, sich zu schonen. Bald zeichnet sich ab, dass die Mansfelder Grafen bereit sind, sich zu einigen. Ein Erfolg für Luther, der Katharina ankündigt, nun bald heimzukommen. Seine Frau noch einmal zu sehen, wird ihm allerdings nicht vergönnt sein. Schon am 15. Februar ist er zu schwach, um seine Predigt in der Andreaskirche fortzusetzen. Zwei Tage später zwingt ihn ein Herzanfall, das Bett zu hüten. Er hat Mühe zu atmen, die Brust schmerzt. Aus seiner Kammer im Haus des Stadtschreibers am Markt ist zu hören, wie er betet und ruft: Ich bin hier zu Eisleben geboren und getauft. Wie, wenn ich hier bleiben sollte? Er ist nicht allein. An seinem Bett stehen seine Söhne Martin und Paul, der treue Freund Justus Jonas, der Eislebener Schlossprediger Michael Coelius und seine Wirtsleute. Auch Graf Albrecht von Mansfeld und seine Frau Anna finden sich ein. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. In der Nacht vom 17. auf den 18. Februar 1546 stirbt Martin Luther mit 63 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts. Er geht in tiefem Frieden. Seine letzten geschriebenen Worte lauten: Wir sind Bettler. Das ist wahr. Die Nachricht vom Tod des großen Reformators verbreitet sich in Windeseile. Noch im Morgengrauen eilen berittene Boten nach Wittenberg, um den Kurfürsten und die Universitätskollegen zu informieren. Tausende von Menschen säumen den Weg des Leichenzuges nach Wittenberg, um von Luther Abschied zu nehmen. Katharina schreibt untröstlich: Wer wollte nicht billig betrübt und bekümmert sein um einen solchen teuren Mann, als mein lieber Herr gewesen ist? Der nicht allein einer Stadt oder einigen Land, sondern der ganzen Welt viel gedient hat. Derhalben ich wahrscheinlich so sehr betrübt bin, dass ich mein großes Herzeleid keinem Menschen sagen kann und weiß nicht, wie mir zu Sinn und zu Mut ist. Am 22. Februar 1546 wird Luther in der Schlosskirche zu Wittenberg wie ein Staatsmann beigesetzt. Tausende von Trauergästen sind gekommen, um dem Reformator in einer feierlichen Zeremonie die letzte Ehre zu erweisen. Luther erlebt es nicht mehr, dass der Kaiser noch im gleichen Jahr zu den Waffen greift und 1547 im Schmalkaldischen Krieg die protestantische Streitmacht besiegt. Doch auch dadurch lässt sich die Reformation nicht mehr aufhalten. Sie revolutioniert nicht nur das geistliche Leben, sondern verändert die ganze Welt. Dazu hat Martin Luther den Anstoß gegeben. Er hat die Welt des Heiligen Römischen Reiches aus den Angeln gehoben und ihr den Schubs in die Neuzeit versetzt. Das wäre nicht möglich gewesen, hätte er nicht in einer Epoche des Umbruchs gelebt, in der die Zeit für Veränderungen reif war. Er war der Mann der Stunde, das Ausnahmetalent, dem es dank seiner einzigartigen Fähigkeiten und seinem Glauben möglich war, tatsächlich Berge zu versetzen. Der Glaube bringt den Menschen zu Gott. Die Liebe bringt ihn zu den Menschen. Auf Wiederhören bei Audible.